1.2 Wie die Zeit vergeht. Aber ich bin froh, dass wir die Idee mit dem Online-Stammtisch hatten. Ja, es ist super, dass wir trotz der Entfernung den Kontakt halten können. Was würden wir nur ohne das Internet machen? Stellt euch das mal vor. Nee, lieber nicht. Wenn die Verbindung stabil ist, kann man echt tolle Sachen zusammen machen. Wusstet ihr schon, dass Yibo und ich uns seit neuestem immer montags zum Tandem treffen? Ich lerne Mandarin und er lernt Arabisch. Echt? Wie organisiert ihr das denn? Zwischen euch liegen doch 7 Stunden Zeitunterschied. Mufida muss montags erst um 15 Uhr in die Uni und hat morgens frei. Um die Zeit bin ich schon von der Arbeit zurück und dann passt das. Cool. Und wie genau funktioniert das? Wie ein normales Tandem auch. Aber wir nutzen auch die digitalen Möglichkeiten wie E-Books oder interaktive Übungen. Hier in der Software gibt es jetzt auch die Whiteboard-Funktion. Damit zeigt mir Yibo die chinesischen Schriftzeichen und ich ihm die arabischen. Super Idee. Elenis und ich essen manchmal zusammen. Also ich Abendessen und sie Mittagessen. Das motiviert mich, weil ich mir meistens zu wenig Zeit fürs Essen nehme und es nicht wirklich genießen kann. Wenn wir zusammen online essen, dann esse ich viel bewusster. Ja, ich find's auch cool. Letzte Woche haben wir sogar gleichzeitig live zusammen gekocht. Ich habe Chris gezeigt, wie man ein typisches Gyros macht. Das war super lustig. Und lecker. Ja, das glaube ich. Wie cool. Wisst ihr, was auslöslich ist? Oh, Mufida, ich glaube, deine Verbindung hakt gerade. Man hört dich nicht mehr. Und dein Bild ist auch eingefroren. Oh je. Schreib doch in den Chat, Mufida. Okay, Mufida schreibt, ich höre euch, mein Router macht mal wieder Probleme. Wollte nur erzählen, dass Elenis und ich gestern zusammen Sport gemacht haben. Ja, stimmt, das war echt super. Ich starte mal neu, mal gucken, ob's dann wieder funktioniert. Falls nicht, bis bald. Oh, schade. Okay, Mufida, bis dann. Bye, bye. Ciao. Und habt ihr euch für den Sport zusammen ein Video angeschaut oder wie habt ihr das gemacht? Nee, das war eher so wie ein Sporttandem. Zuerst hat Mufida mir ein paar Übungen zum Krafttraining gezeigt. Uff, das war ganz schön anstrengend. Und danach habe ich Mufida Yoga-Übungen zum Entspannen gezeigt. Klingt super. Macht ihr das regelmäßig? Vielleicht schließe ich mich mal an. Ja, so ein bisschen Yoga nach der Arbeit ist vielleicht mal eine gute Alternative zum Feierabendbier. Yibo oder du und ich machen mal was zusammen und gehen feiern. Hä? Online feiern? Klar, es gibt doch immer mal Partys oder Konzerte im Netz. Könnt ihr euch noch an diesen kleinen Club in Wien erinnern, wo wir am Wochenende immer waren? Der bietet jetzt auch einen Livestream an. Echt? Das ist ja cool. Ja, und diesen Freitag um 19 Uhr spielt die Band Wanda. Wow, die haben doch auch damals in Wien gespielt und wir wollten alle hin, aber es war schon ausverkauft. Lasst uns das doch zusammen anschauen. Coole Idee. Ich bin auf jeden Fall dabei. Und Mufida bestimmt auch. Die ist ja großer Fan der Band. Aber, sag mal, Chris, ist es dann nicht irre spät in Neuseeland, wenn das Konzert um 19 Uhr anfängt? Ja, ich muss lange wach bleiben. Aber vielleicht lade ich mir einfach ein paar Leute ein und wir machen eine Cocktailparty in meiner Küche. Das passt dann schon. Ja, cool. Ich freue mich schon. Aber apropos Küche. Ich habe echt Hunger und werde jetzt mal was kochen. Ja, ich sollte mich auch mal wieder an meine Masterarbeit setzen. War schön mit euch. Ja, fand ich auch. Tschüss. Ciao, ihr beiden. Schönen Tag oder Abend. Gute Nacht, Chris.